10. Mai. Die Wählerversammlung in Paris beschließt, zur Unterstützung ihrer Abgeordneten während der Dauer der Generalstände weiter zusammenzubleiben. Der Adel der Stadt Paris fügt seinem Beschwerdeheft die Forderung hinzu, die Bastille abzureißen. 12. bis 19. Mai. Der Tiers von Paris wählt seine Abgeordneten für die Generalstände. Die erste Wahl fällt auf Bailly. 25. bis 29. Mai. In der Umgebung von Paris tauchen Räuberbanden auf, erpressen Geld von Bauern und stören die Märkte. 4. Juni. Der König wird aufgefordert, sich in die Arme der Kommunen zu begeben. 7. Juni. Der Königlichen Architekturakademie wird der Vorschlag unterbreitet, die Bastille durch ein Monument zu Ehren des Königs zu ersetzen. 10. Juni. Verstärkung der Militärpatrouillen in Paris. 13. Juni. Erhöhung des Brotpreises. 17. Juni. Die Vertreter der Kommunen bei den Generalständen erklären sich zur Nationalversammlung. 20. Juni. Die Nationalversammlung findet ihren Sitzungssaal gesperrt und sucht Zuflucht in einem unbenutzten Ballspielhaus unter Präsidentschaft von Bailly. Wir schwören uns niemals von der Nationalversammlung zu trennen und uns überall zu versammeln, wo die Umstände es gebieten, bis die Verfassung des Königreiches auf festen Grundlagen ruht. 22. Juni. Über die Hälfte des Klerus schließt sich dem dritten Stand an. 23. Juni. Königliche Sitzung der Generalstände. Verbot der gemeinsamen Beratungen. Der dritte Stand, die Nationalversammlung, bleibt nach der Sitzung versammelt und erklärt die Unverletzlichkeit der Abgeordneten. 23. bis 25. Juni. Das Volk von Paris begibt sich massenweise nach Versailles und fordert die Nationalversammlung auf, ihre Sitzungen im Schutz der Hauptstadt abzuhalten. 47 Vertreter des Adels schließen sich der Nationalversammlung an. 25. bis 27. Juni. Die Soldaten der Königlichen Garde in Paris fraternisieren mit dem Volk und rufen, es lebe der Tiers État. Wichtig als Grund ist dabei, dass den Soldaten durch früheren Erlass des Königs die Offizierslaufbahn verschlossen bleibt. 27. Juni. Der König fordert den übrigen Rest von Klerus und Adel auf, sich der Nationalversammlung anzuschließen. Anfang Juli werden um Paris Schweizer und deutsche Regimenter zusammengezogen. Jean-Paul Marat, Mitbürger, Ihre Absicht ist die Auflösung der Nationalversammlung. Sie umzingeln euch mit einem furchtbaren Apparat von Soldaten und Bajonetten. Die Wählerversammlung in Paris diskutiert die Organisation einer Bürgerwehr und die Bildung einer neuen provisorischen Gemeindeverwaltung. Die Kommune. 7. Juli. Drohungen, die Nationalversammlung aufzulösen. Einrichtung eines Militärlagers mit Schweizer Truppen auf dem Marsfeld. 9. Juli. Die Nationalversammlung erklärt sich zur verfassunggebenden Konstituante. Der ehemalige Parlamentsrat de Prémenil, in 8 Tagen ist alles vorbei. 11. Juli. Die Wählerversammlung in Paris verlangt die Aufstellung einer Bürgerwehr. 12. Juli, Sonntag. Empörte Versammlungen in den Gärten des Palais Royal. Camille Desmoulins, zu den Waffen. Heute Nacht wollen die schweizerischen und deutschen Bataillone die Pariser umbringen. Zum Zeichen des Aufstands pflückte er ein Kastanienblatt und steckte sich als grüne Kokarde an den Hut. Die Kastanienbäume des Palais Royal verlieren alle ihre Blätter. Es ist Nachmittag und das Volk von Paris kehrt vom Sonntagsausflug zurück. An den Champs-Élysées sind Schweizer Garden und Kavallerie in Stellung gegangen. Die unzuverlässige königliche Garde wird in den Kasernen zurückgehalten. Die Volksmenge beschimpft die Schweizer Garde. Kinder werfen Steine. Die Dragoner unter Comte de Lambesc gehen brutal gegen die Menge vor. Angst und Schrecken verbreiten sich schnell in der ganzen Stadt. Das empörte Volk versucht, sich Waffen zu beschaffen, wo welche zu finden sind. Die Leute dringen ins Hotel de Ville ein und verlangen Waffen. Die königliche Garde bricht aus den Kasernen aus und marschiert gegen die Schweizer. Der Oberbefehlshaber der Truppen Besenval. Der Aufstand vom 12. nahm einen alarmierenden Umfang an. Der Aufruhr wurde von Stunde zu Stunde größer, ebenso meine Verlegenheit. Versailles vergaß mich in dieser grausamen Lage und bestand darauf, 300.000 aufständische Menschen als eine Zusammenrottung und die Revolution als einen Aufruhr anzusehen. Als ich all dies in Erwägung zog, hielt ich es für das Klügste, die Truppen zurückzuziehen und Paris sich selbst zu überlassen. Dazu entschloss ich mich gegen 1 Uhr morgens. Es ist schon der 13. Juli. In den Nachtstunden dringen Banden in die Stadt ein, plündern Bäckerläden und Waffengeschäfte. Die Versammlungen der Wahldistrikte werden einberufen. Morgen um 6 läuten die Glocken Sturm. Die Nationalversammlung in Versailles erklärt sich in Permanenz und bleibt es 72 Stunden lang. In Paris durchziehen Banden von Bettlern und Briganten die Stadt. Deutsche Regimenter halten die Einfahrtsstraßen besetzt und blockieren Nahrungsmitteltransporte. Erste Milizabteilungen der Bürger formieren sich spontan. Nachmittag. Stadtverwaltung und Wählerversammlung schließen sich zusammen und bilden einen ständigen Ausschuss.